Für wen sollen wir beten? Wir sollten beten für alle, das heißt für uns selbst, für unsere Eltern, Vorgesetzten, Wohltäter, Freunde und Feinde. Für die Bekehrung der armen Sünder und jener, die außerhalb der wahren Kirche sind, und für die armen Seelen im Fegefeuer. Also allumfassend. Für jeden an seiner Stelle, so wie es eben der christlichen Nächstenliebe entspricht, dem Gebot der christlichen Nächstenliebe. Dass sie auch die Feinde mit einschließt, ja, wir sehen im Fegefeuer, auch die, die sich noch bekehren müssen und so weiter, außerhalb der Kirche sind.